Vorwurf Nummer 1. Facebook-Käufer wurden unterschiedlich behandelt. Morgan Stanley machte sich kurz vor dem Börsengang Sorgen, dass Facebook doch nicht so viel Gewinn machen könnte wie erwartet. Diesen negativen Ausblick hatten die Finanzspezialisten aber nur einigen ausgewählten Kunden mitgeteilt, aber nicht der breiten Öffentlichkeit. Vorwurf Nummer 2. Morgan Stanley hat den Ausgabepreis zu hoch angesetzt. Obwohl es Bedenken gab über die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Netzwerkes, wurde der Höchstpreis von $38 angesetzt. Ursprünglich waren $25 bis $38 im Gespräch. Vorwurf Nummer 3. Der Finanzchef von Facebook habe darauf bestanden, 25% mehr Aktien anzubieten als geplant. Man dachte, es gebe genügend Käufer. Ein Irrtum. Die Aktie lag wie abgelaufener Joghurt im Regal. Morgan Stanley weist die Vorwürfe zurück. Man habe sich wie bei anderen Börsengängen verhalten und keine Fehler gemacht, erklärte ein Sprecher. Doch Finanzexperten sind fassungslos, was sich an der Wall Street abgespielt hat. Denn nicht nur Morgan Stanley, auch die anderen großen Investmentbanken wie Goldman Sachs und JP Morgan hatten mitten in der Vorbereitung des Börsengangs ihre Prognose geändert, berichten mehrere amerikanische Medien. Man sei besorgt, dass Facebook in Zukunft doch nicht so viel Geld verdienen werde wie erwartet. Die Banken haben also mitten im Anflug auf die Börse den Rückwärtsgang eingelegt. Doch diese Schubumkehr haben offensichtlich nicht alle Anleger mitbekommen. Ein einmaliger Vorgang, findet dieser Finanzanalyst. Ich habe das in 20 Jahren nicht erlebt, dass die verantwortlichen Banken mitten im Börsengang die Prognose ändern. Aber schlimmer ist, dass dies offenbar nur die Top-Klienten erfahren haben. Inzwischen haben die ersten Aktienkäufer Klage eingereicht. Eine Anwaltskanzlei in Los Angeles klagt gegen Facebook und die beteiligten Banken. Der Vorwurf, die Börsenunterlagen seien schlampig zusammengestellt worden und wichtige Informationen seien verschwiegen worden. Auf Facebook-Gründer Mark Zuckerberg könnte eine milliardenschwere Sammelklage zukommen. Für Morgan Stanley ist der Facebook-Verlust ein Desaster. Die Investmentbank hatte sich gerade einen Namen gemacht als der Spezialist für Börsengänge aus der Internetbranche. Morgan Stanley hat unter anderem das Netzwerk LinkedIn und den Schnäppchenanbieter Groupon an die Börse gebracht. Der Aktienwert von Groupon hat sich innerhalb eines halben Jahres halbiert und laut Statistik hat Facebook den schlechtesten Börsengang der letzten 5 Jahre hingelegt.